Olearius, ich grüße euch. Ah, Pater Kircher. Weshalb seid ihr hier bei uns in Holstein? Nun, ich habe die ewige Stadt zwar wegen verschiedener Vorhaben verlassen, deren wichtigstes aber ist es, ein Heilmittel gegen die Pest zu finden. Gott, steh uns bei. Irritierend, wie jung man gegenüber ist. Kaum vermag man sich vorstellen, dass dieser Kopf mit den weichen Gesichtszügen das Rätsel der Magnetkraft, das Rätsel des Lichts, das Rätsel der Musik sowie angeblich auch das Rätsel der Schrift des alten Ägypten gelöst hat. Till von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Sechster Teil: Die große Kunst von Licht und Schatten. Ihr sagt, dass ihr die Pest kurieren wollt. Und ihr sagt, dass ihr dafür nach Holstein gekommen seid? Ist also die Pest zu uns zurückgekommen? Natürlich wäre ich nicht hierher gekommen, wenn die Pest in dieser Gegend wüten würde. Denn wo sie wütet, da findet man ja das Mittel, um ihre Ausbreitung zu verhindern, gerade nicht. Ja, Gott sei es gedankt. Gottes Güte hat es so trefflich gefügt, dass der nach Abhilfe Forschende, statt sein Leben der Gefahr auszusetzen, eben die Plätze aufsuchen darf, an denen die Krankheit sich nicht ausgebreitet hat. Denn nur dort findet sich das, was ihr nach Naturkraft und Gottes Willen entgegenwirkt. Ein Experiment. Die neue Art, Gewissheit zu finden. Man macht Versuche. Man zündet etwa eine Kugel aus Schwefel, Bitumen und Kohle an und spürt sofort, dass der Anblick des Feuers Zorn auslöst. Ganz benommen wird man vor Ärger, wenn man sich im selben Raum aufhält. Denn die Kugel spiegelt Eigenschaften des roten Planeten Mars ab. Ja. In ähnlicher Weise können die wässrigen Eigenschaften des Neptun zur Beruhigung erregter Gemüter genutzt werden. Oder die verwirrenden des trügerischen Mondes zur Sinnesvergiftung. Ein nüchterner Mensch braucht sich nur kurze Zeit in der Nähe eines mondgleichen Magneten aufzuhalten und wird so betrunken, als hätte er einen Schlauch Wein geleert. Magneten machen betrunken? Lest mein Buch. In meinem neuen Werk wird noch mehr darüber stehen. Es heißt Ars Magna Lucis et Umbrae und beantwortet die offenen Fragen. Welche? Alle. Was nun die Schwefelkugel angeht. Der Versuch brachte mich darauf, einem Pestkranken einen Absud aus Schwefel und Schneckenblut verabreichen zu lassen. Denn einerseits treibt ihm der Schwefel die marsianischen Bestandteile der Krankheit aus. Andererseits süßt das Schneckenblut als drakontologische Substitution das, was die Körpersäfte durchsäuert. Bitte? Schneckenblut substituiert Drachenblut? Nein, Drachengalle. Und was führt euch nun her? Die Substitution hat ihre Grenzen. Der Pestkranke im Versuch ist trotz des Absuds gestorben, wodurch klar bewiesen ist, dass ihn echtes Drachenblut geheilt hätte. Aha. Wir brauchen also einen Drachen. Helft ihr mir? Wobei? Den Drachen zu finden. Ich würde gerne meinen Assistenten mitnehmen. Ja, bestens. Magister Fleming ist kundig. Also morgen früh, das ist gut, das bekommen wir hin. Magister Fleming, verstehe ich richtig, ihr seid Musiker? Ich bin Arzt, aber vor allem schreibe ich Gedichte. Und ich habe in Leipzig die Musik studiert. Lateinische Gedichte oder französische? Deutsche. Ja, warum denn das? Was tun wir, wenn wir ihn finden? Den Drachen? Ja, den Drachen. Wir besänftigen ihn mit Musik. Ich darf voraussetzen, dass die Herren mein Buch Musurgia Universalis studiert haben? Musurgia? Warum nicht Musiker? Selbstverständlich. Alles, was ich über Harmonie weiß, weiß ich von eurem Buch. Das höre ich oft, das sagen fast alle Musiker, ein wichtiges Werk. Mehrere Fürsten wollen die von mir entworfene Wasserorgel konstruieren lassen. Und in Braunschweig plant man, mein Katzenklavier zu bauen. Was ist ein Katzenklavier? Also habt ihr es nicht gelesen? Mein Gedächtnis. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ein Klavier, das Töne durch Tierpeinigung erzeugt. Man schlägt einen Ton an und einem kleinen Tier, ich schlage Katzen vor, wird ein gut dosierter Schmerz zugefügt, sodass das Tier ein Geräusch von sich gibt. Lässt man die Taste los, verstummt das Tier. So lässt sich auf diese Art die ungewöhnlichste Musik erzeugen. Ja. Warum schreibt ihr eure Gedichte denn auf Deutsch? Weil es sich machen lässt. Unsere Sprache wird gerade erst geboren. Hier sitzen wir, drei Männer aus dem gleichen Land, und sprechen Latein. Warum? Jetzt mag das Deutsche noch ungelenk sein. Ein kochendes Gebräu, ein Geschöpf im Werden. Aber eines Tages ist es erwachsen. Wer will schon ohne Vorwarnung Gedichte hören? Auf Deutsch. Noch einmal zu dem Drachen. Noch ist unsere Sprache eine Wirrnis aus Dialekten. Weiß man im Satz nicht weiter, greift man sich das passende Wort aus dem Lateinischen oder Italienischen oder sogar Französischen. Aber das wird sich ändern. Man muss eine Sprache nähren und pflegen. Man muss ihr helfen, auf dass sie gedeiht. Und ihr helfen, das heißt dichten. Wer einen Satz auf Deutsch anfängt, soll sich zwingen, ihn auf Deutsch zu Ende zu führen. Als ich die Kunst des Kontrapunkts gelernt habe, habe ich verstanden, was Sprache ist und wie man in ihr dichtet. Der Reim ist kein Zufall der Laute. Es gibt ihn dort, wo Gedanken zusammenpassen. Gut, dass ihr euch mit Musik auskennt. Aber das Deutsche hat keine Zukunft, weil es eine hässliche Sprache ist, dickflüssig und unsauber. Ein Idiom für ungelernte Leute, die nicht baden. Um was für einen Drachen handelt es sich eigentlich? Vermutlich um einen sehr alten Tatzelwurm. Aber meine Expertise in der Drakontologie reicht nicht an die meines verstorbenen Mentors Thesimond heran. Und wenn der Drache ruhig gestellt ist, was dann? Wir zapfen ihm Blut ab. So viel, wie unsere Lederschläuche fassen. Das bringe ich nach Rom. Und vielleicht können wir so den Krieg beenden. Das hätte schon seine Richtigkeit, wenn ausgerechnet ich... Sie beide werde ich gebührend in meinem Buch erwähnen. Genau genommen habe ich das schon. Ihr habt uns schon erwähnt? Ja, um Zeit zu sparen, habe ich das Kapitel bereits in Rom verfasst. Wo ist es nur? Moment. Was die Musiker angeht, mein Vorschlag wäre, dass wir den Wanderzirkus in der holsteinischen Heide aufsuchen. Von ihm wird viel gesprochen, die Leute kommen von weit her, ihn zu sehen. Dort wird es ja wohl Musiker geben. Ah, ja. So, dann machte ich mich in Begleitung verdienter deutscher Gelehrter auf die Suche und fand in Kürze den Drachen, welcher sich durch kundige Maßnahmen besänftigen und besiegen ließ. Ein warmes Blut diente mir als Basis für so manche Unternehmung und so weiter und so fort. Ich setze natürlich nach den Worten verdienter deutscher Gelehrter euren Namen ein. Nicht zu danken, ich bestehe darauf, das ist das Mindeste. Vielleicht ist sie das ja wirklich. Die mir bestimmte Unsterblichkeit, eine Erwähnung in Athanasius Kirchers Buch. Die gefräßige Zeit löscht fast alles, aber gegen das hier, ha, wäre sie machtlos. Denn solange die Welt besteht, wird man Athanasius Kircher lesen. Ach, unfreundlich sind diese beiden Deutschen, beschränkt, mit dicken Stirnen. Und außerdem riechen sie schlecht. Ich bin lange nicht im Reich gewesen und habe schon fast vergessen, wie viel Kopfschmerzen es macht, unter Deutschen zu sein. Wenn es wirklich gefährlich werden sollte, kann ich immer noch jenen Zauber anwenden, auf den man nur einmal im Leben zurückgreifen darf. Das stärkste der magischen Quadrate. Sator Repo. So werde ich entkommen. Ist euch nicht gut? Ihr seid blass. Mir geht es vortrefflich. Große Männer hier bei uns. Habt ihr das auch gehört? Ja. Woher kam das? Ich bin's. Der Esel spricht. Dafür gibt es eine Erklärung. Und welche ist das? Bauchrednerkunst. Stimmt. Ich bin Origenes. Wo versteckt sich der Bauchredner? Schläft. Das ist wirklich nicht schlecht. Er schläft selten, aber jetzt träumt er von euch. Wollt ihr die Vorstellung sehen? Übermorgen ist wieder eine. Wir haben ein Feueresser und ein Handgeher. Und einen Bauchredner habt ihr. Oh, du bist ein ganz schlauer Mann. Habt ihr Musiker? Na, freilich haben wir. Halbes Dutzend. Das genügt. Der Bauchredner soll sich jetzt zeigen. Bin hier? Die ganze Reise, der Besuch hier, alles ein Fehler. Brauchst ein Bader. Wir verkaufen auch Medizin. Musst nur sagen. Jetzt verspotten einen schon die deutschen Tiere. Wirklich, höchst erstaunlich. Regelt ihr das? Sprecht mit diesen Leuten. Ich gehe wieder in die Kutsche. Hohe Herren, hier bei uns. So eine Ehre haben wir nicht oft. Wollt ihr unsere Vorstellung sehen? Oh. Mein Bruder ist der beste Seiltänzer. Er war Hofnarr beim Winterkönig. Oh. Redet ihr nicht? Freilich wollen wir was sehen. Aber deshalb sind wir nicht hier. Wir brauchen Musiker. Und wir bezahlen. Euer Herr Begleiter wohlgeboren ist stumm? Nein. Nicht stumm, meine ich. Ich bin die Nele. Ich bin Magister Fleming. Olearius. Hofmathematikus. In Gottorf. Die Musiker? Die müsst ihr selber fragen. Wir haben einen Flötisten und einen Trompeter und einen Trommler und einen Mann, der zwei Geigen zugleich spielt. Wenn sie gehen wollen, finden wir andere Musiker. Bei Uhlenspiegels Zirkus will jeder mitmachen. Till Uhlenspiegel? Kein anderer. Und du bist seine Schwester? Mm-mm. Aber du hast gesagt... Ich weiß, was ich gesagt habe, gnädiger Herr. Aber ich bin nicht seine Schwester. Wie geht das? Da wundert ihr euch, gnädiger Herr. Das versteht ihr nicht, gell? Holst du die Musiker? Gut, bin gleich wieder da. Und du? Wer bist denn du? Bist du ihre Mutter? Da sei Gott vor. Ich bin die Else Kornfass. Frisst uns die Haare vom Kopf und schläft viel und hat immer eine Meinung. Stimmt alles. Aber sie kann sich was merken. Spricht die längsten Balladen, vergisst keine Zeile. Deutsche Balladen? Freilich. Hab Spanisch nie gelernt. Lass hören. Wenn ihr zahlt, lass ich was hören. Da, da, da, da. Hier sind die Musiker. Das wird kosten. Wir kommen mit, aber wir wollen Geld. Geld und Gold. Und viel davon. Wollt ihr was hören? Aber gern. Es waren zwei Königskinder. Die hatten einander so lieb. Sie konnten beisammen nicht kommen. Das Wasser war viel zu tief. Das Wasser war viel zu tief. Ach, wann wird dieser grausige Lärm endlich aufhören? Mein Gehör ist zu fein, um an solchem Volksgeplärr Gefallen zu finden. Ist es jetzt soweit? Ich habe immer gewusst, dass mir einmal der Satan selbst erscheinen wird. Aber der da sitzt, ist ein Mensch. Er trägt ein Wams mit Fellkragen und seine Füße in spitzen Schuhen liegen auf der Sitzbank, was eine grobschlächtige Frechheit ist. Ich möchte was fragen. Ich habe kein Geld. Nicht hier in der Kutsche. Das ist schön, dass du hier bist. So lang habe ich gewartet. Ich dachte, die Gelegenheit kommt nie. Aber du musst wissen, jede Gelegenheit kommt. Das ist das Schöne. Und ich dachte, als ich dich gesehen habe, jetzt erfahre ich's endlich. Sie sagen, dass du heilen kannst. Ich kann das auch. Weißt du, ich kann das auch. Ja, das Sterbehaus zu Mainz. Voll Pestkranker. Das war ein Husten, ein Ächzen, ein Jammern. Und ich hab gesagt, ich hab ein Pulver. Ich verkaufe es euch. Das macht euch gesund. Und die armen Schweine riefen voll Hoffnung. Gib es uns. Gib uns das Pulver. Ich muss es erst anfertigen, hab ich gesagt. Und sie haben gerufen, mach das Pulver, mach es, mach dein Pulver. Und ich habe gesagt, naja, so leicht ist das nicht. Mir fehlt eine Zutat. Für die muss einer sterben. Oh, da war es still. Und ich habe gerufen, einen muss ich töten. Von nichts kommt nichts. Ich bin nämlich auch Alchemist, weißt du. Ich kenne die geheimen Kräfte, genau wie du. Und die Heilgeister gehorchen auch mir. Tu das nicht! Also, ich hab gesagt, einer muss sterben. Und wer das sein soll, das müsst ihr unter euch ausmachen. Und sie, wie sollen wir das tun? Und ich, der am kränksten ist, um den ist es am wenigsten schade. Also seht zu, wer noch laufen kann, nehmt eure Krücken, rennt los. Und wer als letzter im Haus ist, den weide ich aus. Und hast du nicht gesehen? Gleich war das Haus leer. Drei Tote waren noch drin. Kein Lebender. Seht ihr, habe ich gesagt. Ihr könnt gehen. Ihr liegt nicht im Sterben. Ich habe euch geheilt. Kennst mich gar nicht mehr, Athanasios? Ist lange her. Viele Jahre. Viel Wind, viel Frost, viel Sonne, viel Hunger. Da sieht man schon anders aus, obwohl du noch genauso aussiehst mit deinen roten Wangen. Ich weiß, wer du bist. Was in dem Buch stand. Er hätte es so gerne gewusst. Sein Leben hätte er dafür gegeben. Und hat es auch. Und hat es doch nie erfahren. Aber ich könnte es jetzt rauskriegen. Ich könnte es jetzt rauskriegen. Hab immer gedacht, vielleicht sehe ich den jungen Doktor wieder. Hä? Vielleicht erfahre ich's noch. Und hier bist du. Was stand in dem lateinischen Buch? Es hatte viele Bilder. Auf einem war eine Grille, auf einem ein Tier, das es nicht gibt, mit zwei Köpfen und Flügeln. Auf einem war ein Mann in einer Kirche, aber die hatte kein Dach. Es waren Säulen drüber und über den Säulen waren andere Säulen. Klaus hat es mir gezeigt und gesagt, schau, das ist die Welt. Ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, er auch nicht. Was war das für ein Buch? Wer hat es geschrieben? Wie heißt es? Der Junge von damals ist klar und deutlich in meinem Gedächtnis aufbewahrt. Klar und deutlich auch der Müller, dessen krächzende letzte Laute am Galgen ich nie vergessen werde. Erinnerst du dich ans Verhör? Der ältere Mann, der Pater, er hat immer gesagt, keine Angst, wir tun dir nicht weh, wenn du uns sagst, was wahr ist. Das, das hast du ja getan. Aber er hätte mir wehgetan, wäre ich nicht weggerannt. Ja, daran hast du gut getan. Ich habe nie erfahren, was aus meiner Mutter geworden ist. Der Teufel hätte auch dich ergriffen. Man kann nicht ungeschoren in seiner Nähe leben. Indem du wieder deinen Vater gesprochen hast, hat er seine Macht über dich verloren. Dein Vater hat gestanden und bereut. Gott ist barmherzig. Das Buch, das musst du mir sagen. Und lüg nicht, denn das merke ich. Das hat er immer gesagt, dein alter Pater. Lüg nicht, denn das merke ich. Sato. Arepo. Du hast recht. Ich lüge viel. Dr. Tesimond habe ich angelogen. Auch seine Heiligkeit habe ich angelogen. Und seine Majestät den Kaiser. Ich lüge in den Büchern. Ich lüge immer. Olearius, seine Exzellenz ist offenbar ohne Abschied weggeritten. Oh. Und hat nicht einmal eine Nachricht hinterlassen. Wie kommt ihr darauf? Eines der Kutschpferde fehlt und von Professor Kircher jede Spur. Ja, den Drachen finden wir nicht ohne ihn. Sollen wir warten? Vielleicht kommt er zurück. Ja, das wäre wohl das Beste. Ja, bleiben wir ein paar Tage. Der Athanasius ist abgehauen. Ja. Was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Was ist? Ich hab's vergessen. Till. Ich hab die Nacht mit Herrn Olearius verbracht, draußen im Feld. Ja, und? Er will mich heiraten. Nein! Doch. Heiraten? Ja. Dich? Mich. Warum? Er meint es ernst. Er wohnt in einem Schloss. Es ist kein schönes Schloss, sagt er. Und im Winter ist es kalt. Aber er hat genug zu essen. Ja, dann musst du mit ihm gehen. Ich mag ihn nicht sehr gerne, aber er ist ein guter Mensch. Und sehr allein. Seine Frau ist gestorben, da war er in Russland. Ich weiß nicht, wo Russland ist. Bei England? Jetzt sind wir doch nicht nach England gekommen. In England ist es wie hier. Ich glaube, dass man ihm glauben kann. So einer kommt nicht nochmal zu mir. Das hört ein falsches Nönnchen. Die tat, als wenn sie schlief. Sie tät die Kerzlein auslöschen. Der Jüngling er trank so tief, der Jüngling, er trank so tief. Wahrscheinlich wird er dich auch nicht schlagen. Kann schon sein. Und wenn, schlage ich zurück. Da wird er sich wundern. Sogar Kinder kannst du noch haben. Ich mag Kinder nicht. Aber er wird dankbar sein. Mit Kindern oder so ohne. So die Königstochter. Ihre Augen saßen ihr zu. Ihre Augen saßen ihr zu. Till, ich... Ich will eigentlich nicht. Aber du musst. Warum? Weil wir nicht mehr jung sind, Schwester, und wir werden nicht jünger. Und kein Tag. Niemand hat es gut, der alt und heimatlos ist. Er wohnt in einem Schloss. Aber wir gehören zusammen. Ja. Vielleicht nimmt er dich auch mit. Ich kann nicht im Schloss bleiben. Ich würde es nicht aushalten. Und selbst wenn ich es aushalten würde, ich meine, sie würden mich da nicht lang haben wollen. Entweder sie jagen mich davon oder ich brenne das Schloss ab. Das eine oder das andere. Aber es würde dein Schloss sein. Also darf ich es nicht abbrennen. Also wird das nichts. Ja, das wird nichts. Warum will er dich eigentlich? So schön bist du doch gar nicht. Gleich hau ich dir auf den Mund. Ich glaube, er liebt mich. Ach, was? Ich weiß. Er liebt dich? Sowas gibt es. Ach, wirklich? Kommst du mich besuchen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Schau. Ich meine, wie soll das gehen? Er wird nicht wollen, dass man ihn dran erinnert, wo er dich gefunden hat. Im Schloss wird's keiner wissen. Und du selbst wirst nicht wollen, dass man es weiß. Die Jahre werden vergehen, Schwester. Bald ist alles nicht mehr wahr. Nur deine Kinder werden sich wundern, dass du so gut tanzen und singen, la la la la, und alles auffangen kannst. Hm? Gut. Dann sage ich ihm, dass ich mitkomme. Als ich zurückkomme, finde ich Tills Zelt leer. Blitzschnell ist er aufgebrochen und hat nichts mitgenommen, außer die Jonglierbälle, ein langes Seil und Origenes den Esel. Im selben Jahr starb in der holsteinischen Ebene der letzte Drache des Nordens. Er war 17.000 Jahre alt und er war es müde, sich zu verstecken. Also bettete er den Kopf ins Heidekraut, schloss seine vier Augen und brummte. Noch leise, als er spürte, dass ein Spatz sich auf seine Nase setzte. Es war ihm alles recht, denn er hatte so viel gesehen. Aber was mit einem wie ihm nach dem Tod geschehen würde, wusste er noch immer nicht. Schlief er ein. Sein Leben hatte lang gedauert. Nun war es Zeit, sich zu verwandeln. Till von Daniel Kehlmann. Sechster Teil: Die große Kunst von Licht und Schatten. Mit Lars Rudolf, Jens Wawritschek, Wilfried Hochholdinger, Heiko Raulin, Lisa Jobt, Ilse Strambowski und vielen anderen mehr. Musik: Claudio Puntin, Oliver Potratz und Jo Ambros. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier, Dirk Hülsenbusch, Mechthild Austermann und Steffen Jahn.